Es war ein schöner Morgen Anfang Oktober. 496 Jahre nach der Eroberung von Granada, der Vertreibung der Juden, der Entdeckung Amerikas, 1000 Jahre Katalonien, 2000 Jahre Barcelona. Und er war wirklich er selbst. Pepe Carvalho, private Ermittlung. Von seinem kleinen Haus am Ende einer Schotterstraße oben in Valvidrera am Südhang des Tibidabo sah er die Stadt unten liegen. Und ihm war danach, durch die Straßen und Gassen zu schlendern, um noch einmal alles an seinem Ort zu finden und den kommenden Veränderungen nachzuspüren. Ja? Ah, ja. Ja, ja. Ja, selbstverständlich, Biscuter. Ja. Ja. Also mach das und tu mir den Gefallen, ruf Charo an, ob sie heute Abend Lust hat, mit mir in die Casa Isidro essen zu gehen. Na ja, ja, ich werde ihr alles erklären und bestell einen Tisch, bitte. Also, bis dann. Freundin Charo und Faktotum Biscuter fühlten sich vernachlässigt und verlangten Zuwendung. Dafür würde er heute etwas Zeit opfern müssen, sagte er sich, nahm seinen noch nicht ganz abbezahlten Renault 11 und fuhr los. Neuen Urbanismus praktizieren. Nie zuvor hatten wir die Chance wie heute, angesichts der olympischen Herausforderung, einen solchen Sprung in die Zukunft zu wagen. Signor Lignola, wie beurteilen Sie als unser Ex-Bürgermeister die Gefahr des Spekulantentums bei der Neugestaltung unserer Stadt? Ja, es ist zweifellos richtig, dass die Stadt ihr eigenes Wachstum streng unter Kontrolle halten muss. Aber das darf nicht dazu führen, dass unter dem Vorwand, vor Spekulanten zu schützen, jegliche Initiative zu einer Entwicklung gelähmt wird. Und deshalb sage ich den sozialistischen Geschäftsträgern im Rathaus, seien Sie auf der Hut vor Ihren Genossen mehr als vor Ihren Gegnern. Freunde können zuweilen ein erdrückender Ballast werden. Carvalho ließ seinen Wagen in dem Parking bei der Plaza del Teatro an den Ramblas stehen und nahm die Calle del Arco del Teatro in den Barrio Chino. Von der Calle Peracams aus würde durch diesen verkommensten, hinfälligsten Teil der Altstadt bis nach Ensanche hinauf eine Schneise geschlagen. Gigantische Bulldozer würden die Alten, die Fixer, die kleinen Dealer und die armen Nutten, die Neger und die Marokkaner aus ihren Höhlen vertreiben, damit sie ihr Elend woanders hinschleppen. Carvalho suchte den zukünftigen Weg der Bulldozer und folgte der Spur durch die Gassen, die Calle San Olegario hinauf und die Calle San Geronimo, bog dann rechts ab in die Calle San Rafael und kam an ihrem Ende auf die Calle Robador. Die Animierlokale hatten noch geschlossen und die Pension Conchi an der Ecke sparte ihre Leuchtreklame für später auf. Carvalho fand eine kleine Bar und bestellte an der Theke einen Café-Cognac. Ein Carajillo, bitte. Augenblicklich spürte er menschliche Nähe und sah in das graue Gesicht eines mageren Mädchens mit wirrem Haar und Augen wie wilde Sterne in Trauer. Caballero, hätten Sie zu dieser frühen Stunde nicht vielleicht Appetit auf einen literarischen Fact mit mir? Von Literatur kriege ich keinen hoch. Was die nicht schafft, mache ich schon. Was hast du studiert? Mein Spezialgebiet ist die Fellationswissenschaft. Um diese Zeit mache ich es noch billig. Teurer solltest du es machen. Jetzt hast du weniger Konkurrenz. Willst du oder willst du nicht? Verarschen kann ich mich selber. Mr. Cooks? Hast du welchen? Nein. Aber ich weiß, wo man welchen kriegt. Du dealst nicht mal auf eigene Rechnung. Geht es dir so schlecht? Das geht dich einen Scheißdreck an. Martha vollführte auf ihren dünnen Beinen einen schwindligen Abgang und hockte sich in einer schummrigen Ecke neben einen Jüngling mit trüben Augen. Blöder Wichser. Was war? Was soll sein? Vergiss ihn. Du nervst mich, Marcel. Mach doch, was du willst. Mach ich auch. Ja, aber mach was. Martha ging hinaus auf die Calle Robador und sah hoch zum Balkon der Pension Conchi, wo die Signora zwischen ihren Pflanzen stand und winkte. Kommst du nachher rauf auf den Bocadillo? Ja, später. Signora Concha sah der Kleinen nach, die in Richtung Calle Hospital verschwand und tätschelte ihren Efeu, der aus einer großen Schale hing. An der Ecke tauchte ihr neuer Mieter auf und schnell bezog sie Stellung im Schaukelstuhl vor dem Fernseher im Korridor. Einen schönen guten Tag, Signora. Guten Tag, Don Alberto. Don Alberto? Ja? Ich wollte Ihnen nur sagen, in Ihrem Zimmer riecht so komisch, so nach Medizin. Ach das, das ist mein Mittel zum Einreiben, Signora. Den Geruch von einem Einreibemittel kenne ich ja gar nicht. Es ist eins, an das ich mich in Mexiko gewöhnt habe. Ich merke den Geruch gar nicht mehr. Entschuldigung. Ja, um Himmels Willen, was reiben Sie sich denn dauernd ein? Haben Sie etwas? Nein, nein, Signora. Ich bin im Training und da schwitze ich viel. Was trainieren Sie denn? Ich bin Fußballer. Na sowas. Alberto Palacin, 36 Jahre alt, hatte sich beim FC Centellas verpflichtet, einem traditionsreichen, aber notorisch vom endgültigen Abstieg bedrohten Verein. Palacin wird uns die Ränge wieder füllen. Er ist ein erstklassiger Mittelstürmer und hat nicht nur einen Namen, sondern Mumm in den Eiern, wie sich's gehört. Vereinspräsident Juan Sanchez Zapico tat für seinen Club, was er konnte und widerstand allen Versuchungen, den Platz von Centellas zu verkaufen, der irgendwo zwischen Pueblo Nuevo und San Adrián lag, in einer Schlüsselzone für die vom olympischen Dorf ausgehende weitere Expansion der Stadt. Bloß nichts überstürzen. Centellas ist sein Platz und ohne Platz müsste Centellas sterben. Doña Concha saß an ihrem Küchentisch und betrachtete mit einem Gefühl des Mitleids die Kleine, die lustlos an ihrem Bocadillo nagte. Schöne Art, seinem Beruf nachzugehen. Wenn du nichts isst, hast du auch keine Kraft anzuschaffen. Was soll's? Pablito. Der ist 20 Jahre lang zu mir gekommen. Er war der anständigste Liebhaber, den du dir denken kannst. Und zum Schluss hat er mir diese Pension eingerichtet. Du hast bestimmt noch nie zweimal denselben Freier gehabt, hä? Keine Ahnung. Sag mal, mein neuer Mieter behauptet, Fußballer zu sein. Glaubst du, dass so einer in diesem Viertel hier wohnen würde? Bei dem vielen Geld, das die verdienen? Hat er denn Kohle? Ein alleinstehender Mann ohne Laster? Jedermann hat sein Laster. Also, der lebt ganz bescheiden. Komm, ich zeig dir sein Zimmer. Nicht weit davon entfernt, an den Ramblas, in dem altmodischen Gebäude mit Holztreppen, saß Carvalho in seinem Büro einem eleganten jungen Mann in lässiger Alpaka-Kleidung gegenüber. Alfonso Camps Ochea besorgte die Public Relations des mächtigsten Fußballclubs von Barcelona, Katalonien und der ganzen Welt und gab schon in der Leichtigkeit seines Auftretens zu verstehen, dass in dem neuen, vor kurzem erst unter der Präsidentschaft von Basté de Lignola gebildeten Vorstand ein frischer Wind den alten Schlendrian vertrieben hatte. Hier, lesen Sie selbst. Weil ihr euch die Funktion von Göttern anmaßt, aber keinen übernatürlichen Trost spendet, deshalb wird der Mittelstürmer ermordet werden, wenn der Abend dämmert. Weil ihr den Mittelstürmer zum Werkzeug macht, um euch auf bequeren Passagier zu führen, deshalb wird der Mittelstürmer ermordet werden. Schwinden Licht, die Biorhythmen der Begeisterung, dem tiefsten Punkt zu streben und Kehle, Röcheln, Schauer. Deshalb wird der Mittelstürmer ermordet werden, wenn der Abend dämmert. Welchen Mittelstürmer meint er? Lesen Sie keine Zeitung? Oh, was soll ich mit dem vielen Papier? Haben Sie kein Fernsehen? Doch, aber ich schlafe immer ein dabei. Die ganze Welt redet von nichts als unserem neuen Mittelstürmer. Ein Star von internationalem Ruf, Jack Mortimer, der goldene Stiefel. Ist das ein Spitzname? Nein. Der Preis für den besten europäischen Spieler des Jahres. Ich nehme doch an, dass Sie haufenweise solche Briefe bekommen, ohne sie weiter ernst zu nehmen. Oh, in seiner Art ist der Brief ziemlich ungewöhnlich. Und wer weiß, vielleicht ein Verrückter, der dem goldenen Stiefel den Ruhm nicht gönnt. Haben Sie die Polizei informiert? Ja, das taten wir als erstes. Unter Voraussetzung der gebotenen Diskretion. Sie verstehen. Die gesellschaftliche Relevanz des Clubs bei über 100.000 Mitgliedern. Also, die Polizei teilte uns mit, dass an der Drohung etwas dran sein könnte. Hätten ihre Leute herausgefunden. Sie behalten die Sache weiter diskret im Auge, aber der Verein möchte unbedingt, dass Sie in unserem Auftrag parallel dazu eigene Nachforschungen einstellen. Sie können sich freier bewegen, ohne Aufsehen zu erregen. Aber wie wollen Sie meine Tätigkeit den Journalisten verheimlichen, die bei Ihnen mit Sicherheit ständig herumlungern? In der Tat, das wäre nicht sehr wünschenswert, wenn gerade die Presse von einer direkten Verbindung zwischen Ihnen und dem Vorstand etwas erführe. Die Kontakte würden ausschließlich über mich laufen. Wir brauchten nur noch einen Vorwand, um Ihre häufige Anwesenheit bei uns zu erklären. Interessieren Sie sich für Psychologie? Ich interessiere mich immer für Grauzonen des Wissens. Können Sie sich als Psychologen vorstellen? Die beste Methode, Leute in das Licht zu führen. Ich habe da etwas vorbereitet. Ich habe also die Genehmigung für eine Arbeit über gruppenpsychologische Aspekte sportlicher Organisation, Studien in Ihrem Verein zu treiben. Überlegen Sie sich. Über das Honorar werden wir uns schon noch einigen. Sanchez Sapico wurde morgens um 7 mit der Nachricht geweckt, dass in einer seiner Schrottlagerhallen ein Lastenaufzug abgestürzt sei. Die Drahtseile waren durchgesägt. Hermann? Ja? Ich bin's, Juanito. Entschuldige, dass ich so früh störe. Schon gut. Da hat anscheinend einer die Geduld verloren. Wir müssen unbedingt miteinander reden. Dann komm jetzt gleich. Jetzt gleich? Jawohl. Anwalt Germán dos Rios war intensiv mit dem Begießen von Pflanzen auf der Terrasse seines Penthouses beschäftigt und ließ Sanchez Sapico eine Weile schmoren. Während ich gieße, mache ich immer meinen Tagesplan. Frühstücken wir zusammen? Höchstens eine Tasse Kaffee. Was ist denn los? Genau das frage ich dich, Dos Rios. Komm mir nicht auf die Tour. Ich verstehe nicht, was du willst. Heute Nacht ist in einer Lagerhalle bei mir ein Lastenaufzug abgestürzt. Das kann doch passieren. Das war kein Unfall. Die Drahtseile waren durchgesägt. Du bist doch versichert. Das regle ich für dich. Das war eine Drohung, genau wie der Brand im Lager der Krachmandelfabrik. Das ist noch kein halbes Jahr her. An den Zwangsversteigerungen hast du doch ganz schön verdient. Jetzt lass mal deinen Zynismus, Dos Rios. Mensch, wir sind doch schon ein Leben lang befreundet. Du musst unbedingt mit denen allen reden und ihnen klar machen, dass sie Geduld haben müssen. Setz dich erst mal. Ich weiß, die Zeit drängt. Aber es dauert höchstens noch ein paar Wochen, dann ist die Sache reif. Ein paar Wochen sind ein dehnbarer Begriff. Die Spielzeit geht los und wenn dann alles schief läuft, ist der Moment gekommen. Und wenn nicht? Mit der Mannschaft kann's nur schief gehen. Aber ihr habt doch einen Star eingekauft. Wer soll denn das sein? Dieser Palacin. Ach, lass doch den Quatsch, Dos Rios. Er hat einen internationalen Ruf. Ein kaputtes Knie hat er. Ich habe ihn mir extra über Raúl besorgt. Als Präsident von Centellas kann ich die Saison unmöglich ohne einen neuen Vertrag beginnen, der zeigt, dass ich was zur Erhaltung des Vereins tue. Die Sache war klar abgesprochen und ihr habt mir freie Hand gegeben. Mein lieber Hermann, ich will ganz offen mit dir reden. Ja? Sie haben kein Vertrauen. Zu wem? Sie haben eben kein Vertrauen. Zu mir? In den Lauf der Sache. Aber ihr haltet mich wohl für bescheuert. Dos Rios, ich habe die Sache voll im Griff. Für diesen Palacin habe ich einen Verteidiger, der sich um ihn kümmert. Und wenn der erst mal kaputt ist und wir am Tabellenende stehen, dann kann ich eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen und werfe das Handtuch. Dann stell dir mal vor, die sagen nein und starten meinetwegen im Viertel eine Aktion, Centellas darf nicht sterben. In diesem Land wird mit Vorliebe gerettet, was im Sterben liegt. Sag mal, du bist wohl seit Jahren nicht da draußen gewesen, was? Ein Viertel, wie du denkst, gibt es da längst nicht mehr. Die Leute wissen noch nicht einmal, ob sie nun in Pueblo Nuevo wohnen oder in San Adrián, in Barcelona oder in Chimbamba. Die haben ganz andere Sorgen. Oder die Roten kommen mit Volkskultur. Welche Roten denn? Ich bitte dich. Es genügt, wenn sich das Ende von Centellas noch wer weiß wie lange hinzieht. Also es ist doch so. Du solltest einen Augenblick darüber nachdenken, Juanito. Glaub mir, Dos Rios, ich habe alles unter Kontrolle. Ich glaube dir ja, Juanito. Weil ich dich kenne. Hand aufs Herz. Du meinst doch nicht etwa, dass mit dem Aufzug hätte ich dir eingebrockt. Oh, kein Gedanke. Ich hab dich gern, Juanito. Deshalb mach ihnen nichts vor und mach dir nichts vor. An dieser Geschichte sind sehr unterschiedliche Leute beteiligt. Für die einen kann ich einstehen, für die anderen nicht. Pepe Carvalho nahm den Auftrag zu einem geziemenden Honorar an und traf sich mit Camps O'Shea auf dessen Wunsch vor den Toren des alten Stadions auf dem Montjuïc. Gemeinsam begutachteten sie die Renovierungsarbeiten, eine komplette Innenerneuerung bei Erhaltung der Fassade. Finden Sie an diesem Stadion irgendetwas Bemerkenswertes? Ich wüsste nicht, wie ich auf dem Montjuïc spazieren gehen sollte, ohne die Erwartung, es vorzufinden. Wie sind Sie weitergekommen? Spanische Gangster können mir nichts erzählen, aber die Augensprache ist nicht weltweit dieselbe. Das ist mir aufgegangen. Was wollen Sie damit sagen? Durch meine Kontakte geriet ich an nicht-einheimische Gangster. Dem Gespräch konnte ich entnehmen, dass sie von dem, was wir wissen wollen, nichts wissen, aber etwas wissen, von dem sie nicht wollen, dass wir es wissen. Ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Oh, noch einer. Mittelstürmer haben einen Kopf aus schwarzem Stein und einen Körper aus rosa Kristall und zerbrechen, wenn sie auf die Härte des Wassers schlagen. In ihrem Schatten ihr Körper wird ihr Apfel stehen zur Schmetterung. Ja, Stadt über ihre Kadavergründe verdient ihr. Abend dämmert und ich allein bleibe im Haus der Toten, die keiner kennt außer mir. Also gefiel mir der erste besser. Der Schluss ist ein Zitat aus einem Gedicht des großen katalanischen Lyrikers Espriu. A la casa del monge que nomes je recorde. Pasté de Lignola ist darauf gekommen. Zitate aus Gedichten sind meist sentimental. Ich finde, der Mann hat Geschmack. Im Zusammenhang mit einer Morddrohung? Ich weiß nicht. Übrigens wünscht Kommissar Contreras sobald wie möglich ein Gespräch mit uns beiden. Typisch. Sie kennen ihn? Er ist mein Intimfeind. Martha und Marcel lagen auf der Matratze in einem kahlen Zimmer ihrer kahlen Wohnung schräg gegenüber der Pension Conchi in der Calle San Rafael. Wenigstens sind wir frei. Wenn es bloß nicht so kalt wäre. In diesem Loch sammelt sich die Kälte. Gib mir einen Schuss. Ich hab nur noch zwei und mach mir schon selbst fast in die Hose. Du gibst mir jetzt einen Schuss. Bitte. Sieh doch zu, wo du die Kohle herkriegst, wenn du einen brauchst. Du hast mich in diese Scheiße reingezogen. Ja, mir kommen gleich die Tränen. Du bettelst richtig um Schläge. Los, schlag mich doch. Du gibst mir jetzt einen Schuss, du Scheißnutte, oder es knallt. Nimm dir doch deinen Schuss, du Waschlappen. Aber wir sind fertig miteinander, das schwöre ich dir. In der Jefatura Superior de Policía an der Via Layetana saß Kommissar Contreras hinter seinem Schreibtisch und hob liebenswürdig die eine Augenbraue für Camps O'Shea und die andere ungnädig für Cavallo. Warum setzen Sie sich nicht endlich zur Ruhe, Cavallo? Alt genug sind Sie doch. Dazu bin ich zu verschwenderisch und habe nicht genug gespart. Zahlen Sie wenigstens Ihre Altersversicherung? Also ich bin nicht hergekommen, um mit Ihnen Versicherungsfragen zu erörtern. Dann sagen Sie mir mal, was Sie von diesem zweiten anonymen Schreiben halten. Hm. Ist es nicht zum Auswachsen, dass jetzt auch noch Dichter unter die Kriminellen gehen? Da lobe ich mir die Zeiten, wo solche Briefe voller Rechtschreibfehler waren. Ne? Was ist denn daran so komisch? Kommissar, Sie sind einfach genial. Also ich kann Ihnen verraten, was hinter der ganzen Sache steckt. Ein polysemantischer Verbrecher. Ein was, bitte? Schicken Sie die Fante rein. Der ist aus Madrid. Da arbeiten Sie mit ganz neuen Methoden. Er wird es Ihnen erläutern. Guten Tag. Los, die Fante, jetzt erzählen Sie mal den beiden Herren, was Sie mir erzählt haben. Tja, wo soll ich anfangen? Da fangen Sie einfach an, wie diese Inhaltsanalysen gemacht werden. Also, man muss die Texte nehmen und die Items bestimmen, die fundamentalen semantischen Elemente, um, ausgehend von Wiederholungen, den Obsessionen der betreffenden Person auf die Spur zu kommen. In unserem Fall haben wir es mit einer polysemantischen Botschaft zu tun. Einer polynesischen? Unterbrechen Sie die Fante nicht, Cavallo. Die Botschaften dieses Unbekannten sind sowohl semantisch wie ästhetisch und daher auf eine komplexe Weise polysemantisch. Er teilt uns zwar mit, ich werde einen Mittelstürmer umbringen, aber die Art und Weise seiner Mitteilung, diese ästhetische Weitschweifigkeit, erschwert die Bestimmung der Items. Ran an die Items, Lifante. Ich habe mich bemüht, Items zu bestimmen, die sich einordnen lassen. Hm. Und was ist das Ergebnis? Naja, was denn nun? Das Ergebnis ist, dass bisher eine Möglichkeit von Ergebnissen noch nicht besteht. Aber mich doch. Augenblick, das hindert uns keineswegs an einer höchst aufschlussreichen Folgerung. Wir haben es mit einer polysemantischen Persönlichkeitsstruktur zu tun. Der Mann, der diese Briefe schreibt... Muss es ein Mann sein? Das Geschlecht ist zunächst von zweitrangiger Bedeutung. Ja. Diese Person verfällt in den unter Schriftstellern verbreiteten Fehler, Informationen für Literatur auszugeben. Hm. Er steckt die Botschaft, die nackt keine künstlerische Relevanz besitzt, in ein quasi poetisches Kostüm um für einen Literaten gehalten zu werden. Also damit bin ich nicht ganz einverstanden. Wie hätten Sie denn diese Botschaft formuliert, ohne das Informative mit dem Literarischen zu verbinden? Eben da liegt einer der Schlüssel. Die pure Information wäre, ich werde den Mittelstürmer umbringen. Stopp. Das wäre eine funktionale Botschaft. Hätte er aber tatsächlich literarische Begabung, dann würde er vielleicht schreiben, vernichtet der Stürmer, besiegt der Abend, entthronte Götter verlangen nach Rache. Den Rhythmus könnte man noch besser herausbringen. Beispielsweise? So etwa. Der Abend besiegt, leer die Throne der Götter. In der Mitte der Welt einer, der sterben muss. Die Polysemie hat gewonnen, nicht der Rhythmus. So, jetzt reicht's. Das mag ja alles sehr interessant sein, Lefante. Aber wir werden nicht bezahlt, um Gedichte zu verfassen. Wenn Sie doch eine Schlussfolgerung auf Lager haben, na vorwärts. In gewissem Sinne habe ich die Schlussfolgerung schon gezogen. Na, dann bitte. Da es sich um einen getarnten Polysemiker handelt, muss es ein frustrierter Schriftsteller sein. Je mehr Briefe er schickt, umso mehr werden sich charakteristische Items wiederholen. Und so geht er ganz von allein in unser analytisches Netz. Ab auf Streife mit Bolanos nach Guinardo, Lefante. Das ist auch was Schönes. Alberto Palacin saß in einer Cafeteria der Calle San Olegario und stocherte in einer Scheibe kaltem Braten und Salatblättern herum. Er roch das billige Parfum und den Schweiß des Mädchens, bevor sie an den Tisch trat. Da ist ja der Fußballer. Woher kennen Sie mich? Vom Sehen. Aber woher können Sie wissen, dass ich Fußballer bin? Du wohnst bei Signora Concha. Wohnen Sie auch dort? Nein. Doña Concha lädt mich gern ein zu einem Bocadillo. Ach so. Sie findet, ich sei zu dünn für eine Hure. Ach. Hättest du nicht Lust auf einen literarischen Fact mit mir? Einen was? Willst du mir nicht ein Tor zwischen die Beine schießen, Süßer? Nein, jetzt nicht. Ich hab viel Fantasie dabei. Wenn du willst, gebe ich dir einen aus. Wenn du mir eine Portion Koks ausgibst, bist du ein wahrer Gentleman. Koks habe ich keinen. Ich weiß, wo man welchen kriegt. Für mich auch? So viel du willst, wenn du Kohle hast. Ich hab's noch nie probiert. Das zeige ich dir. Du wirst sehen, das wird echt geil, ich schwör's dir. Pepe Carvalhos Nachforschungen brachten nichts Greifbares zutage. Und das machte ihn wütend. Ohne lange nachzudenken, riss er Basté de Lignola aus seinen geordneten Geschäften. Ich muss dringend ein klärendes Gespräch mit Ihnen führen. Ich wüsste nicht, was Ihnen Cito nicht ebenso gut erklären könnte. Wer ist Cito? Alfonso Camso Shea. Er wird seit seiner Kindheit zurückgerufen. Sein Vater und ich sind eng befreundet. Camso und Vinzenz, die Baufirma. Sag mir nichts. Aber ich kann einfach nicht länger so im Nebel herumstochern. Also, wenn es unbedingt sein muss, nehmen wir heute Abend um 8 ein Aperitif im Ideal. Um 8 war Hochbetrieb im Ideal. Und in einer Ecke, einen leichten Cocktail schlürfend, erfreute Basté de Lignola sich im Schatten der Menge einer gewissen Anonymität. Ich muss Ihnen sagen, dass ich dieses Treffen äußerst unvorsichtig finde. Es ging nicht anders. Diese ganze Sache besteht aus nichts als 2 anonymen Briefen. In denen wird irgendein Mittelstürmer bedroht. Haben Sie keinen anderen? Nichts deutet auf Jack Mortimer. Nur der Mord an ihm könnte ernsthafte Folgen haben. Der Verein hat schwere Zeiten durchgemacht. Es kostet uns einige Mühe, das Vertrauen bei Publikum und Mitgliedern wieder aufzubauen. Solcher Mord wäre ein Skandal. Würde der Verein nur ein knappes Drittel seiner Mitglieder verlieren, käme das einer Katastrophe gleich. Er arbeitet mit dem Geld, das durch die Beiträge zu Beginn der Saison vorgeschossen wird. Auch die Polizei ist der Ansicht, dass sie sich keine Sorgen zu machen brauchen. Wir machen uns keine Sorgen. Wir treffen nur Vorsorge für den Fall des Falles. Sie sind einer der Herren dieser Stadt. Das wird man, weil man über mehr Informationen verfügt als andere. Ach, Sie wollen mir unterstellen, dass ich nicht alles sage, was ich weiß. Seien Sie nicht naiv. Ich weiß, was man kaufen muss und wen man kaufen muss. Das ist alles. Und was und wer ist das? Daran hat sich nichts geändert, seit die Stadtmauern geschleift wurden. Grundstücke und diejenigen, die Grundstücke neu einstufen können. Wenn Sie etwas Geld haben. Sicher nicht genug, dass es sich lohnt. Na gut. Bis wann soll ich bei Ihnen unter Vertrag bleiben? Bis der Verfasser der anonymen Briefe gefunden ist. Oder haben Sie den Komplex, Ihr Geld nicht zu verdienen? Kaum. Ja. Nach unserer Unterhaltung sehe ich keinen rechten Grund für Ihr Interesse an einem persönlichen Gespräch. Ich wollte hören, was Sie persönlich zu sagen haben. Morgen bietet sich dazu eine gute Gelegenheit. Ich halte in der Anwaltskammer einen Vortrag über Stadterweiterung und olympische Hoffnung. Doña Concha saß wieder einmal in ihrer Küche und betrachtete die Kleine, die heute lustvoller in ihren Bocadillo biss. Möchtest du noch einen Milchkaffee? Im Moment hätte ich mehr Bock auf ein Glas Wein. So gefällst du mir. Ich habe gerade eine gute Flasche da. Man muss sich mal was leisten. Schließlich kann man sein Geld nicht mit ins Jenseits nehmen. Sie haben sicher auf der Bank ein dickes Konto. Oh, nur ein bisschen auf dem Sparbuch und den Rest zu Hause. Man kann ja nie wissen. Aber so gut versteckt, dass ich es manchmal selbst nicht finde. Hoffentlich trifft sie nicht eines Tages der Schlag und die Ratten fressen die Scheinchen. Sprich nicht vom Tod, Kleine. Auch nicht im Spaß. Carvalho konnte Vorträge nicht ausstehen. Aber wenn ihn sein Instinkt drängte, jemanden näher kennenzulernen, dann misstraute er der Person. So mischte er sich am nächsten Abend unter das offenbar handverlesene Publikum im Saal der Anwaltskammer. Der Kulturreferent des Vorstands, Germán Dos Ríos, sprach die einleitenden Worte. Übergebe ich nun das Wort einem der letzten Grand Seigneurs von Barcelona. Danke für deine Worte, Germán. Danke. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, es ist mir eine Ehre, die Gelegenheit zu nutzen, die mir die Anwaltskammer geboten hat, um vor Ihnen über diese meine Stadt zu sprechen. Nämlich über das große Abenteuer, Barcelona zu gleicher Zeit zu restaurieren und neu zu erbauen. Die Herausforderung durch die Olympischen Spiele verlangt mit demokratischem Ernst und Verantwortungsbewusstsein, aber in olympischem Geist das Getane zu überdenken und nach dem Machbaren zu fragen. In der 22. Minute der zweiten Halbzeit Centellas gegen Gramenet bekam Alberto Palacín eine tödliche Vorlage und schoss das einzige Tor des Spiels. Der erfolgreiche Mittelstürmer nutzte die allgemeine Jubelstimmung, um unauffällig zu verschwinden, nahm ein Taxi zur Calle Hospital und streifte bei der Plaza de la Gardunia durch die Gassen mit den Negerbars. Sieh mal, mein schöner Fußballer. Ich kam zufällig gerade vorbei. Das kann ich mir vorstellen. Wir hatten ein Spiel und ich wollte nicht gleich in die Pension. Und was willst du? Weiß nicht so recht. Sag schon, was du willst. Kannst du noch mal dasselbe besorgen? Jawohl. 1-0. Die Sache läuft nicht, wie sie soll. Geduld, Basté. Die stadtplanerische Neueinstufung des Geländes von Centellas ist geschäftlich nur dann interessant, wenn wir den Vertrag unter Dach und Fach haben, bevor irgendeiner auch nur ahnt, dass es einen solchen Vertrag geben könnte. Drücke ich mich klar genug aus? Noch ist kein Grund, nervös zu werden. Ich traue diesem Sanchez Apico nicht. Er ist doch selbst am meisten an der Sache interessiert. Und er weiß genau, wer ihn zum Präsidenten von Centellas gemacht hat. Kapierst du gar nicht, Dos Ríos. Centellas hat gewonnen. So etwas schafft Sympathie und Anhänger. Lass sie auch das nächste Mal gewinnen. Glaubst du, in einer solchen Atmosphäre kann einer noch ernsthaft den Vorschlag machen, den Verein aufzulösen? Das Tor hat Palacín geschossen. Erinnerst du dich noch? Vor 10 Jahren? Ein vielversprechender junger Mittelstürmer. Hat eine Zeit lang in deinem Verein gespielt. Dann wurde ihm bei einem Foul das Knie zertrümmert und aus der Traum. Seine Ehe ging in die Brüche und er verschwand nach Amerika. Zuletzt war er bei Oaxaca. Er hat noch einen gewissen Ruf, aber der Mann ist total kaputt. Immerhin hat er das Tor geschossen. Ich will dich ja nicht langweilen mit dem ganzen Zeug. Aber seit er hier ist, lasse ich ihn beobachten. Er wohnt in einer billigen Pension im Barrio Chino. Zunächst gewöhnte er sich an die Mannschaft und ging auf die Suche nach Frau und Sohn. Als er rauskriegte, dass die in Bogotá sind und sie mit einem anderen zusammenlebt, hing er durch. Eines schönen Tages, so vor einer guten Woche, ließ er sich mit einer kleinen ausgeflippten Nutte ein. Die besorgte Kokain und dann trieben sie es bei ihr in der Wohnung. Na, Wohnung. Gestern Abend nach dem Spiel hat sich das wiederholt. Übrigens, diese Nutte... Weißt du, mit wem die zusammen ist? Na? Halt dich fest. Mit dem jüngeren Sohn vom dicken Jobarola. Industrieabbrüche und Schiffsverschrottung GmbH. Kokain, sagtest du? Ja, ja. Der ist total am Ende, sag ich dir. Es gefällt mir nicht, das Ríos. Die Sache kann schmutzig werden. Damit hast du doch nichts zu tun. Dafür bin ich schließlich da. Das wollte ich damit nicht sagen. Hast du ja auch nicht. Du brauchst mir nur freie Hand zu lassen. Darüber brauchen wir kein Wort zu verlieren. Hauptsache, du hast begriffen, welche Rolle der Zeitfaktor spielt. Vor allem darf das Ende sich nicht hinziehen, sonst kommen die Geier alle angestürzt. Sanchez Zapico wird das schon richtig deichseln. Er wird, solange ihm nichts anderes übrig bleibt. Dieser kleinkarierte Lumpensammler, der Schnickschnack fabriziert. Ich glaube, er braucht nur noch einen kleinen Anstoß. Eine Kostprobe neulich hat ihn schon ziemlich nervös gemacht. Ja, ja, gut. Gut, das Rios. Mach, was du für richtig hältst, aber mach es bald. Martha und Marcel umarmten sich auf ihrer Matratze wie zwei Schiffbrüchige auf einem kleinen Floß im weiten, öden Meer. Marcel? Das hat echt gut getan. Hättest du nicht Lust, mal abzuhauen? Kein übler Gedanke. Einfach weg von hier. Wie denn? Noch können wir den Absprung schaffen. Einmal müssen wir raus aus diesem versifften Loch und der tagtäglichen Scheiße. Und woher nehmen wir die Kohle? Wir müssen uns was einfallen lassen. Wenn du meinst, ich soll meinen Vater anhauen, vergiss es. Ach, Quatsch. Wir müssen eben was tun. Einen Sprung wagen. Eine halbe Stunde kann unser Leben ändern. Du willst doch nicht etwa ein Ding drehen? Du wirst nicht so geschwollen, Herzchen. Ohne mich, Martha. Das Risiko gehe ich nicht ein. Knast wäre mein Tod. Das Risiko ist gleich null, aber eine Menge Geld ist dran. Vergiss es. Die Alte von der Pension drüben, die mich immer mit ihren Pocadillos füttert. Ja, was ist mit der? Die hat ihr ganzes Geld irgendwo zu Hause. Hat sie mir selber erzählt. Ihren Zweitschlüssel aus der Schublade vom Küchentisch habe ich mir nachmachen lassen. Jeden Donnerstagnachmittag geht's ins Kino. Dann brauchen wir nur rüber und können uns in aller Ruhe umsehen. Zu einfach. So einfach, dass nicht mal du es vermasseln könntest. Carvalho wurde bei einem diplomatischen Beschwichtigungsessen mit Charo von Biscuter aufgestört. Senor Camps O'Shea verlangte, ihn so bald wie möglich zu sehen. Was gibt's Aufregendes? Der dritte Brief. Bringt er was Neues? Der Mann übertrifft sich selbst, Carvalho. Hören Sie. Ich werde die Käfige öffnen, in denen ihr eure Luxustiere züchtet. Und ihre glänzende Haut über dem Spiel der Muskeln wird heller schimmern als der volle Mond von Samarkand. Geben Sie mal her. Wie finden Sie es? Schwülstig. Wie bitte? Könnte ein Polizist geschrieben haben. Das ist ein herrliches Stück Prosa. Wenn wir ihn haben, können Sie ja Ihren Nachruf bei ihm bestellen. Die Sache ist zu ernst für solche Witze. Das ist alles bloße Maulhurerei. Dieser Typ da bringt keinen einzigen um. Es war Donnerstagnachmittag. Martha beobachtete am Fenster den Hauseingang schräg gegenüber. Und an der Plaza de la Gardunia stand ein von Marcel geklauter Wagen bereit. Da, jetzt geht sie. Dieser Satz setzte die Verwirklichung von Marthas Plan in Gang. Doch vor der Tür der Pension sah sie mit einem Blick warnender Wildheit noch einmal Marcel an. Systematisch vorgehen beim Suchen, denk dran, sonst übersehen wir was. Doña Concha? Sind Sie da? Los. Erst die Küche. Sie drehten alles um, wühlten alles durch, leerten alles aus, rissen alles ab. Verdammte Scheiße. Los, da hast du ein Messer, jetzt die Zimmer. Sie schlitzten auf, nahmen auseinander, kehrten unters zu oberst. Gegenstand für Gegenstand, Zimmer für Zimmer. Irgendwo muss die alte Fotze es doch haben. Hör zu, Martha. Quatsch nicht. Jetzt klopfen wir Böden und Wände ab. Es muss ihr sein. Martha stapfte wutentbrannt in den Korridor. Doch trotz aller Verbissenheit hörte sie den Schlüssel in der Tür und erstarrte. Was hast du denn hier zu suchen? Du wolltest mich beklauen, du Miststück! Ich bring dich um! Doña Concha stürzte sich auf das kleine Biest, das ihr immer leid getan hatte, und bemerkte nicht den Schatten hinter sich. Dann zersplitterte die Flasche auf ihrem Hinterkopf. Jetzt habe ich sie umgebracht. Quatsch nicht so ein Blödsinn. Sie liegt da wie tot. Komm, ab zum Auto. Fahr über die Icaria zum Ostfriedhof. In Pueblo Nuevo sehen wir dann weiter. Was sollen wir denn da? Lass uns nach Süden raus und abhauen. Wir hauen ab, aber nicht ohne Kohle, das schwöre ich dir. Meinst du, ich habe die Alte umgebracht? Ach, Quatsch. Die werden uns bestimmt überall wie die Bekloppten suchen. Nicht, wenn du sie umgebracht hast, dann kann das noch lange dauern. Die Mannschaft von Centellas überschlug sich beim Training vor neu erwachter Begeisterung. Palacin ließ das kalt. Das Knie tat ihm weh. Und seine Gedanken waren bei Martha, Koks und käuflichem Sex. Was ist Palacin? Keine Lust mehr? Mir geht's nicht gut. Wieder Schmerzen im Knie, hm? Nein. Irgendwas mit dem Magen. Der Salat heute Mittag, wette ich. Na, geh doch ruhig schon. Es wird sowieso bald dunkel. Wir machen eine halbe Stunde weiter. Die Tür zum Umkleideraum stand halb offen. Palacin gab ihr einen Stoß und freute sich, die Dusche jetzt allein zu haben. Zu spät sah er die weit offenen Spinde und die drei Männer davor, die reflexartig reagierten. Was ihr hier finden könnt, ist kein Risiko wert. Halt's Maul. Ja, halt's Maul. Wer bist denn du? Das ist der, den keiner gerufen hat, der beim Training sein sollte. Warum musst du deine Nase hier reinstecken? Egal, der Kerl hat uns gesehen. Seid ihr mit den Spinnen soweit? Alles klar. Dann nichts wie ab. Martha und Marcel fuhren über kaputte Nebenstraßen an kaputten Fabriken vorbei. Und sie mussten dreimal fragen, ehe sie zwischen modernen Mietskasernen die riesigen ockergelben Mauern des Stadions von Centellas vor sich sahen. Park da vorne. Es wird bald dunkel. Stell dich so hin, dass wir schnell abhauen können. Erzählst du mir vielleicht einmal, was wir vorhaben? Pass auf. Ich weiß von dem Fußball-Junkie, dass bei denen in den Umkleideräumen kein Schloss funktioniert. Solange es hell ist, sind die auf dem Platz beim Training und wir filzen die Bude. Da finden wir genug Kohle, um erst mal wegzukommen. Es war tatsächlich eine Leichtigkeit, in den Umkleideraum zu kommen. Und da standen sie im Halbdunkel und sahen die offenen Schränke und am Boden in einer dunklen Lache einen Körper liegen. Martha kniete sich neben Palacin und erkannte den Fußballer. Plötzlich quietschten draußen Autoreifen, Türen schlugen und ehe sie begriffen, was geschah, stürzte eine Abteilung Polizisten in den Raum und über sie her. 12 Stunden später in dem großen Wohnraum bei Campo Shea sah Cavallo dem auf- und abschreitenden Basté de Lignola zu und spielte mit einem leeren Tablettenröhrchen, dessen Inhalt der inkompetente Selbstmörder mit ärztlicher Hilfe soeben von sich gab. Können Sie mir vielleicht sagen, was er mit dem wirren Zeug in seinem Brief eigentlich meint? Ich habe meinen Brief noch gar nicht aufgemacht. Ich bin gleich hergekommen. So, alles unter Kontrolle. Ich habe ihn nur für alle Fälle erbrechen lassen. Es hat keinerlei ernsthafte Gefahr bestanden. Er wollte Sie alarmieren, das ist alles. Was sind wir Ihnen schuldig? Das rede ich mit Senor Dos Rios. Meine Herren, weiterhin einen schönen guten Morgen. Das ist doch unglaublich. Er holt uns morgens vor 4 aus den Betten. Für nichts und wieder nichts. Was für eine Farce. Und gar nicht auszudenken, was die Leute sich in solchen Fällen alles an Gründen zusammenreimen. Nun, Sito? Du bist uns eine Erklärung schuldig. Es tut mir schrecklich leid, Carlos. Also dein Verhalten ist untragbar. Hast du meinen Brief bekommen? Dein Brief. Brief ist dein einziger Galimatias. Wen hast du umgebracht und was soll das mit den anonymen Briefen heißen? Also. Nicht in dem Ton, Carlos. Ich bin keiner von deinen Sklaven. Spiel dich nicht auf, Sito. Ich spiel mich nicht auf. Ich bin durcheinander. So etwas kannst du nicht verstehen, nicht? Und Sie, Carvalho? Ihren Brief kenne ich noch nicht, aber mir dämmert langsam, dass Sie der Verfasser der anonymen Schreiben sind. Schrecklich ist das, ganz schrecklich. Na, also gut, Sito. Aber das kann doch nicht ein Grund für diesen komischen Selbstmordversuch sein. Es traf mich so unvorbereitet. Gestern Abend in den Spätnachrichten habe ich es erst erfahren. Ja, was? Von dem Mord. Was für ein Mord? Ja, seid ihr beide völlig ahnungslos? Ja, gestern wurde draußen in Pueblo Nuevo bei Centellas ein Fußballspieler ermordet. Die Polizei hatte einen Hinweis bekommen wegen Rauschgift. Sie fanden den Toten und auch eine größere Menge Kokain. Ja und? Was anderes fällt dir dazu nicht ein? Hast du den Mann umgebracht? Ach, um Himmels Willen, nein. Na also? Der Tote war Mittelstürmer und es geschah in der Abenddämmerung. Also jetzt wirklich, Sito. Allmählich reißt mir die Geduld. Carvalho. Ich verstehe, Kamsocher. Sie sind eine empfindsame Seele. Ein ausgemachter Idiot ist der. Erst die Kinderei mit den Briefen und dann diese Farce heute Abend. Sieh zu, dass die Polizei die Dinge nicht durcheinander bringt. Solange alles bleibt, wie es ist, will ich dich decken. Aber merk dir eins, Seto. Ich dulde nicht, dass der Club und das Prestige, das ich repräsentiere, mit dieser miesen Geschichte in Verbindung gebracht wird. Das wäre es. Wenn alles ausgestanden ist, kündigst du. Bis dahin will ich dich nicht mehr sehen. Und Sie, Cavalier, bekommen also nur einen Scheck, der Ihrem Schweigen angemessen sein wird. Ohne Quittung. In der Morgenzeitung erschien unten auf der ersten Seite ein großer Artikel. Aber man schwieg sich aus über Tatwaffe, Todesursache und Indizien. Die Polizei verhaftete am Tatort Marta Becerra Gonzalo und M.L. Die Frau war, wie sich herausstellte, eine professionelle Prostituierte und Dealerin. Man nimmt an, dass Alberto Palacin Verbindungsmann zur amerikanischen Mafia war und der FC Centellas einem Rauschgiftring zur Tarnung diente. Alles weist darauf hin, dass Palacin von den beiden, die für ihn arbeiteten, bei einer Auseinandersetzung getötet wurde. Der Präsident von Centellas bedauerte zutiefst diese Ereignisse, die nun die weitere Existenz des Vereins in Frage stellen. Am nächsten Tag wanderte der Fall Palacin in den Lokalteil. Nur Sanchez Zapico stand weiterhin im Rampenlicht des Interesses und drückte seine Erschütterung und Sorge um Centellas aus. Ich sehe der Katastrophe ins Auge und werde entsprechende Maßnahmen ergreifen. Einen Tag später brachte El Periodico einen Bericht über Palacins Leben mit spürbarer Sympathie für den Toten. Die Federación Española de Fútbol sucht nun nach Angehörigen, die den Toten begraben. Die Wirtin seiner bescheidenen Pension in der Calle San Rafael, Señora Concha, wollte sich nicht zu dem Fall äußern. Nur eine Bemerkung machte sie. Er roch wie ein geschlagener Mann. Guten Tag. Sie wünschen? Ich arbeite als Ermittler im Zusammenhang mit dem Tod Ihres Mieters. Kann ich Sie kurz sprechen? Kommen Sie herein und entschuldigen Sie die Unordnung. Senora Concha trug um den Kopf einen dicken Verband und hatte stellenweise ungewöhnlich viel Make-up aufgetragen. Wer hat Ihnen das angetan? Das bleibt ein Geheimnis zwischen Kommissar Contreras und mir. Hat es was mit Palacin zu tun? Der große Junge. Diese Verbrecher. Was war er für ein Mensch? War er gesprächig? Gesprächig? Ach, überhaupt kein Wort war aus ihm herauszukriegen. Aber er war ja so anständig. Und dann hat diese kleine Nutte sich an ihn rangemacht. Mit ihren Sprüchen, ihrer Sucht, ihren dreckigen kleinen Rattenaugen. Ich hatte ja noch Mitleid mit ihr. Und dann tut sie mir das an. Was hat sie ihn denn angetan? Wieso? Was soll sie mir denn angetan haben? Das Mädchen und ihr Freund haben sie so zugerichtet, nicht wahr? Oh Gott. Kommissar Contreras bringt mich um. Er hat doch extra zu mir gesagt, Signora, das bleibt ein Geheimnis zwischen Ihnen und mir. Dann bleibt es jetzt eben ein Geheimnis zwischen uns beiden. Diese Ratte. Ich komme zurück und finde sie hier und alles durchwühlt und rausgerissen. Dabei habe ich ihr noch zu essen gegeben, weil sie mir leid tat. Dann will sie mir mein Geld klauen und denkt, ich sei so blöd und ließe das einfach irgendwo rumliegen. Sie haben nichts gefunden. Auch nicht einen Zentimo. Und deshalb sind Sie zum Centellas und wollten den Umkleideraum ausrauben. Das glaube ich auch. Aber der Kommissar sagte, ich soll mir nicht weiter Gedanken machen, das würde er schon tun. Die Sache mit den Drogen wäre jedenfalls bewiesen und er wolle ein Exempel statuieren. Hatten Sie bei Palacin den Eindruck, dass er Drogen nahm? Nein, nie. Aber wie diese Schlange hinter ihm her war und ihn mit auf ihr Zimmer nahm, da war mir klar, dass das kein gutes Ende nehmen würde. Das habe ich alles von meinem Balkon aus genau beobachten können. Ich wüsste ja gar nicht, was ich ohne meinen Balkon und mein Efeu überhaupt machen sollte. Carvalho ahnte, wo Signora Concha ihr Geld versteckt hatte und verabschiedete sich schnell. Haben Sie das große Baby endlich fertig hergerichtet, Lifante? Frisch aus der Dusche, wie Sie es gehört. Wenn wir Sie damit nicht zum Unterschreiben kriegen, müssen wir Sie notgedrungen verprügeln oder freilassen. Ja, ja, die 72 Stunden sind bald um. Also, dann holen Sie jetzt den kleinen Überholer. Ich gehe schon mal rüber. In einem kahlen Raum mit Glastür stand Martha an der Wand. Sie sah aus wie zerfetzt und mit vor Müdigkeit geschwollenen Augen. Setz dich hin, Frau. Es hat wirklich keinen Zweck mehr, sich zu wehren. Marcel? Dieser Junge hat seine Schuldigkeit getan. Gib mir die Aussage, Lifante. Hier. Und du lies sie dir gut durch. Martha empfand nur noch Erschöpfung und tat mechanisch, was Contreras sagte. Der geht jetzt zum Richter. Papa zahlt die Kaution, dann ab nach Hause. Und du stellst dich so blöd an. Du siehst doch, dass wir alles wissen. Sogar das mit der Pensionswirtin. Lifante, verschwinde jetzt mit dem da. Ich hab den Fußballer nicht umgebracht. Überlass das den Richtern und den Anwälten. Also Unterschreibung verschwinde. Dann hast doch du deinen Teil getan. Dann unterschreiben endlich! Also gut. Im Vorzimmer von Sanchez Zapico stieg Carvalho auf eine Mauer. Und erst als er Contreras Ermittlungen ins Spiel brachte, ließ der Präsident von Centellas sich erweichen. Senor Carvalho, Sie müssen das verstehen. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht vor Terminen und hier ist der Teufel los. Deshalb fassen Sie sich bitte kurz. Wie sind Sie an Palacin gekommen? Ich nehme an, Sie wissen, wie Centellas seit Jahren ums Überleben gekämpft hat. Wir brauchten einen billigen, aber attraktiven Spieler, der uns etwas die Ränge füllte. Da haben wir mit Raurel gesprochen. Kenne ich nicht. Was? Naja, egal. Vor 25 Jahren war er mal groß im Geschäft. Und was ältere Spieler angeht und was sich in Amerika drüben tut, da hat er noch immer eine Menge auf dem Kasten. Er hat uns Palacin vermittelt. Wie wollten Sie mit einem ausgebrannten Spieler Ihre Mannschaft voranbringen? Moment mal, Moment. Erstens wusste ich das vorher nicht und zweitens hatte er noch immer einen Ruf, der für das Publikum attraktiv sein konnte. Und was heißt ausgebrannt? Er hat doch hervorragend gespielt. Vielleicht hätten wir es ja mit ihm tatsächlich geschafft, aber so, das ist das Ende. Wie erklären Sie sich das mit den Drogen und dass vier Ihrer Spieler davon betroffen sind? Ach, wie soll ich mir das erklären? Können Sie es? Das ist ein ganz heikles Thema, verstehen Sie? Und Sie können von mir aus herausfinden, was Sie wollen. Die Zeit von Centellas ist abgelaufen. Die meine übrigens auch. Die Geschäfte rufen. Ach, was glauben Sie, wie mich das alles innerlich mitnimmt? Da hat man so viel Zeit und Nervenkraft in den Verein gesteckt und nun war das ganze vergebliche Liebesmüh. Man wird Sie und den Verein vermissen. Damit wird man schon fertig werden. Es ist ein Verlust für die Stadt. Sagen Sie mal, Sie haben da etwas von Contreras erwähnt. Er macht sich eben auch Gedanken über das Schicksal Ihres Vereins. Was geht denn denen meinen Rücktritt an? Das weiß ich. Ich will's aber wissen. Fragen Sie ihn doch selber. Im Vorzimmer begegnete Carvalho ein Mann, der mit erlesener Eleganz gekleidet schnell in Sanchez Zapicos Büro verschwand. Dann kam Carvalho die Erinnerung an Lignolas Vortrag in der Anwaltskammer. Der Mann hatte die einleitenden Worte gesprochen. Sagen Sie, wer ist der Herr, der gerade zu Senor Sanchez hineingegangen ist? Rechtsanwalt Dos Rios. Ist er für Ihren Chef als Anwalt tätig? Gelegentlich. Senor Sanchez sagte, Sie könnten mir die Adresse dieses Agenten geben, der Spieler vermittelt. Raul ist sein Name. Einen Moment. Das alte Wohnheim lag hinter San José de la Montaña und roch nach Schmorbraten und Püree vom Vortag. Senor Raurel auf Zimmer 22 empfing normalerweise nur nach Absprache. Senor Raurel! Wer ist da? Ist Senor Raurel zu sprechen? Was wollen Sie? Ich habe zu tun. Ich komme von Sanchez Zapico. Sein Gesicht hätte zu jedem Häuptling eines Indianerstammes gepasst. Er saß im marineblauen Zweireiher mit goldener Krawattennadel und Seidentüchlein an einem Schreibtisch und bereitwillig gab er Auskunft über Alberto Palacin. Ja, Palacin. Das war ein ganz typischer Fall. Sehen Sie, ich führe seit 30 Jahren eine komplette Kartei der bedeutenden Fußballveteranen des Landes. In jeder Preislage. Gegenwärtig archiviere ich die 25- bis 30-Jährigen. Vor allem die der mittleren Kategorie. In 5 bis 10 Jahren werden viele von denen zu mir kommen. Das sind meine Kunden. Ich brauche nur auf sie zu warten. Raurel wird eine Mannschaft für sie finden, wie er für Palacin eine gefunden hat. Genauso, wenn die Vereinsvorsitzenden nicht mehr weiter wissen, dann heißt es, sprechen wir eben mit Raurel. Raurel hat sicher, was wir brauchen. Natürlich ist mir klar, dass es nicht immer etwas Gutes zu bedeuten hat, wenn ein Vereinsvorsitzender aufkreuzt, um mir einen kleinen Schwindel mit geteilter Kommission vorzuschlagen oder weil ich ihm aus einer Klemme helfen soll, wie diesem Sanchez Zapico. Der kam und sagte, Raurel, was ich brauche, ist ein billiger Spieler, der ein bisschen was hermacht, aber auch nicht so gut ist. Also so unverblümt ist mir noch keiner gekommen. Deshalb sagte ich, Raurel handelt mit Ruinen, ja? Aber Raurel handelt nicht mit faulen Eiern. Da war er ganz beleidigt. Wie ich ihn nur so missverstehen könnte, er wolle doch nur deshalb keine allzu guten, um seiner Mannschaft nicht Komplexe einzujagen. So einer könne manchmal die anderen total demoralisieren. Da hatte ich Palaszin schon im Kopf. Er hatte einen Namen, war etwas in Vergessenheit geraten, aber leicht aufzupolieren. Er war genau der Richtige für Sanchez Zapico. Als er dann rüberkam, war ich überrascht, wie gut der sich gehalten hatte. Aber so gesund der körperlich war, so krank sah es in seiner Birne aus. Er hat sehr stark an seinem Sohn gehangen und die Trennung nicht verkraftet. Vor allem aber ist er einer von den Spielern, die nicht älter werden können. Der Junge riecht nach Pech, sagte ich zu Sanchez Zapico und sagte ihm, wenn der keine psychologische Betreuung kriegt, dann geht er vor die Hunde. Das war denen von Centellas ganz egal. Und sie haben ihn unter Vertrag genommen. Damit er ein bisschen weiß, wo er hingehört, habe ich ihm die Pension einer verflossenen Freundin empfohlen. War mal Revue-Girl bei Gemma del Rio im Molino in den 40ern und frühen 50ern. Eine reizende Person, eine herzensgute Frau. Als ich den armen Jungen zu Conchita schickte, wusste ich, dass er wenigstens da gut aufgehoben ist. Aber dieser Zapico ist alles andere als gut. Mir hat er erst die Hälfte meiner Kommission bezahlt. Und jetzt, wo es Palaszin erwischt hat, da wird er sich mit Sicherheit abseilen. Cavallo hatte auf der Fahrt zurück in die Stadt das Gefühl, seine Gedanken würden ihn körperlich schmerzen. Wenn die Bedeutung der Veranstaltung zukommt, können Sie der Tatsache entnehmen, dass nicht wie üblich der Vereinssprecher Kams Oshea die Pressekonferenz leitete, sondern der Präsident des Clubs höchstpersönlich, Basté de Lignola. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, ein schmerzliches Ereignis bewegt in diesen Tagen die Gemüter der Bürger unserer Stadt. Ich meine den Tod von Alberto Palaszin. Er war einer der hervorragenden Spieler unseres Clubs und eines der vielversprechenden Talente des spanischen Fußballs, bevor ein unglückseliger Unfall seinen Hoffnungen ein Ende setzte und ihn aus der Bahn warf. Aber ganz gleich, welche Fehler der Mensch gehabt haben mag, wir können nicht gleichgültig bleiben angesichts dieses tragischen Falls, der einem Mann des Fußballs das Leben gekostet hat. Wir möchten, dass in diesen Momenten tiefer Trauer unsere große Familie, zu der ich Sie alle zähle, es versteht, diesen Schmerz aufzufangen und zu ihrem eigenen zu machen. Damit Palaszin, wo immer er auch sei. Der Fall Palaszin galt praktisch schon als abgeschlossen, als die wichtigsten Zeitungen der Stadt Kopien eines anonymen Briefs erhielten, in denen der Tod eines Mittelstürmers angekündigt wurde. Weil ihr zur Selbstbeweihräucherung impotenter Götter transparente Pyramiden baut und Eunuchenhorden und Plastikkrieger sich vor den Toren tummeln, habe ich euch gesagt, dass der Mittelstürmer ermordet würde, wenn der Abend dämmert. So geschah es. Weil ihr nichts tut, als eure Pyramiden mit Trauerflor zu umwinden, während die Krieger für euch die Arbeit der Götter tun und die Dichter lügen und ihren Tod aus den Elixieren des sprachlosen Staunens trinken, weil ihr usurpiert habt Freiheit, Poesie und Sieg. Deshalb sage ich euch, wird der Mittelstürmer ermordet werden, wenn der Abend dämmert. Polysemantische Botschaft. Semantische Botschaft. Botschaft. Pepe Cavallo gab sich das Versprechen, Inspektor Lifante bei nächster Gelegenheit danach zu fragen. Sie hörten Der Schuss aus dem Hinterhalt. Kriminalhörspiel von Peter Michel-Ladiges nach dem gleichnamigen Roman von Manuel Vázquez Montalbán aus dem Spanischen von Bernhard Straub. Die Personen und ihre Sprecher waren Erzähler Matthias Ponier, Pepe Cavallo Joachim Notke, Basté de Lignola Charles Wirtz, Alfonso Kams Oshea Peter Lieck und Eva Garg, Marianne Lochert, Edgar Hoppe, Tobias Lelle, Alf Marholm, Wolfgang Reinsch, Walter Renneisen, Bert Wesselmann und viele andere. Ton Heike Wey, Schnitt Regine Schneider, Regieassistenz Patrick Blank, Regie Peter Michel-Ladiges. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks mit dem Hessischen Rundfunk aus dem Jahre 1991.